In den folgenden 103 Minuten präsentieren wir einen Hörspielklassiker aus dem Jahr 1948. Draußen vor der Tür von Wolfgang Borchert. In der Geschichte des Unteroffiziers Beckmann, der aus dem Krieg heimkehrt, fand sich eine ganze Generation von jungen Männern nach 1945 wieder. Auch Borchert war mit schweren gesundheitlichen Schäden aus dem Zweiten Weltkrieg heimgekehrt. Er schrieb sein Drama im Winter 1946-47. Am 13. Februar 1947 wurde es erstmals als Hörspiel vom Nordwestdeutschen Rundfunk ausgestrahlt. Borchert konnte diese Ursendung nicht hören, weil der Stadtteil in Hamburg, in dem er sich gerade befand, Stromsperre hatte. Die Radioausstrahlung führte zu Hunderten von begeisterten Hörerbriefen und machte Borchert über Nacht bekannt. Wenige Monate nach der Ursendung starb Borchert im Alter von 26 Jahren am 20. November 1947 in einem Krankenhaus in Basel an den Folgen einer schweren Krankheit, die er sich während des Krieges und mehrfacher Verhaftungen durch die Gestapo zugezogen hatte. Wir bringen nun eine historische Hörspielproduktion aus dem Jahr 1948. Radio München bringt Draußen vor der Tür von Wolfgang Borchert. Funkbearbeitung Arnold Weiß-Rüthel. Die Personen sind Beckmann, einer von denen. Ein Mädchen, dessen Mann auf einem Bein nach Hause kam. Ihr Mann, der 1000 Nächte von ihr träumte. Ein Oberst, der sehr lustig ist. Seine Frau, die es friert in ihrer warmen Stube. Die Tochter, gerade beim Abendbrot. Ein Kabarettdirektor, der mutig sein möchte, aber dann doch lieber feige ist. Frau Kramer, die weiter nichts ist als Frau Kramer. Und das ist gerade so furchtbar. Der Beerdigungsunternehmer mit dem Schluck auf, der andere, den jeder kennt, die Elbe, der liebe Gott. Ein Mann kommt nach Deutschland. Er war lange weg, der Mann. Sehr lange. Vielleicht zu lange. Und er kommt ganz anders wieder, als er wegging. Er hat 1000 Tage draußen in der Kälte gewartet. Und als Eintrittsgeld musste er mit seiner Kniescheibe bezahlen. Ein Mann kommt nach Deutschland. Und da erlebt er einen ganz tollen Film. Er muss sich während der Vorstellung mehrmals in den Arm kneifen, denn er weiß nicht, ob er wacht oder träumt. Aber dann sieht er, dass es rechts und links neben ihm noch mehr Leute gibt, die alle dasselbe erleben. Und er denkt, dass es dann doch wohl die Wahrheit sein muss. Ja, und als er dann am Schluss mit leerem Magen und kalten Füßen wieder auf der Straße steht, merkt er, dass es eigentlich nur ein ganz alltäglicher Film war. Ein ganz alltäglicher Film. Von einem Mann, der nach Deutschland kommt. Einer von denen. Einer von denen, die nach Hause kommen und die dann doch nicht nach Hause kommen, weil für sie kein Zuhause mehr da ist. Und ihr Zuhause ist dann draußen vor der Tür. Ihr Deutschland ist draußen. Nachts, im Regen, auf der Straße. Das ist ihr Deutschland. Thank you.